Die folgenden 3 Jahre verbrachte Phil in einem Dämmerzustand chronischer Depression. Er erledigte seine Arbeit, erschien stets pünktlich vor Gericht, gewann Fälle, verlor andere, was ihm aber beides egal war. Manchmal träumte er vom Antwortmann, und in einigen der Träume sprang er quer über den Tisch, fegte die tickende Stoppuhr zu Boden und schloss die Hände um den Hals des Antwortmanns. Aber der Antwortmann löste sich jedes Mal in nichts auf, wie Rauch. Das war er nämlich gewesen, oder nicht? Nichts als Rauch. Diese Phase seines Lebens endete mit der Verbrannten. Ihr Name war Christine Lacasse, aber Phil dachte an sie nur als die Verbrannte. Eines Tages im Vorfrühling des Jahres 1964 kam seine Sekretärin verstört zu ihm ins Büro und sah ganz bleich aus. Phil hatte den Eindruck, dass in Maries Augen Tränen funkelten, war sich dessen jedoch nicht sicher, bis sie sich mit dem Handrücken übers Gesicht wischte. Phil fragte, ob bei ihr alles in Ordnung sei. »Ja, schon. Aber hier ist eine Frau, die Sie sprechen möchte, und ich wollte Sie warnen, bevor ich Sie reinschicke. Sie hat Verbrennungen, und zwar ziemlich schlimme. Ihr Gesicht, Phil, Ihr Gesicht ist entsetzlich.« »Was will sie?« »Sie möchte die New England Freedom Corporation auf 5 Millionen $ verklagen.« Phil lächelte. »Das ist ein Witz, oder?« Die Geschäftstätigkeiten von New England Freedom erstreckten sich über 6 Staaten hinweg, von Presque Isle bis Providence. Die Firma hatte sich während der Nachkriegsjahre, die Phil inzwischen als zu Ende gegangen betrachtete, zu einer der größten Entwicklungsgesellschaften im Norden entwickelt. Das Unternehmen baute Wohnsiedlungen, Einkaufszentren, Industriezentren, sogar Gefängnisse. »Na, schicken Sie sie ruhig rein, Marie. Und danke, dass Sie mich vorbereitet haben.« Was nicht heißen sollte, dass irgendetwas ihn wirklich auf die Frau, die auf 2 Stöcken gestützt hereingeschlurft kam, hätte vorbereiten können. Ihre linke Gesichtshälfte ließ Phil ihr Alter auf späte 40er oder frühe 50er schätzen, die rechte war unter murenartigen Fleischwülsten vergraben, Fleisch, das geschmolzen war und sich dann verhärtet hatte. Die Hand, die auf dieser Seite den Gehstock griff, war eine Klaue. Die Frau beobachtete seinen Gesichtsausdruck, woraufhin sie die linke Mundhälfte zu einem Lächeln verzog, das die wenigen Zähne preisgab, die ihr geblieben waren. »Hübsch sehe ich aus, stimmt's?« sagte sie. Ihre Stimme klang so rau wie das Krächzen einer Krähe. Phil nahm an, dass ihr der heiße Brandrauch beim Einatmen die Stimmbänder versengt hatte. Wahrscheinlich hatte sie Glück, überhaupt noch sprechen zu können. Phil hatte keinerlei Absicht, auf eine Frage zu antworten, die nur eine rhetorische oder unverblümt sarkastisch gemeint sein konnte. »Setzen Sie sich, Miss Lacasse, und sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann.« »Mrs. Lacasse, bitte. Ich bin nämlich Witwe. Also was die Sache angeht, die Sie für mich tun können, Sie sollen für mich die Scheiße aus Neff rausklagen. 5 Millionen, keinen Penny mehr und keinen Penny weniger. Nicht, dass Sie es auch tatsächlich machen werden, darauf würde ich ein Pferd verwetten. Ich bin bei 50 anderen Anwälten gewesen, einschließlich Feld und Pillsbury in Portland, und keiner wollte irgendwas mit mir oder meinem Fall zu tun haben. Neff ist denen allen zu groß. Könnte ich ein Glas Wasser haben, bevor Sie mich rausschmeißen?« Er klingelte Marie an und bat sie, Mrs. Lacasse ein Glas Wasser zu bringen. Unterdessen fummelte die Verbrannte mit ihrer guten Hand in dem kleinen Beutel herum, der um ihre Taille gegürtet war. Sie brachte ein Tablettenfläschchen zum Vorschein und schob es Phil über den Schreibtisch zu. »Wären Sie so nett, die für mich aufzumachen? Ich kann's selber, aber das tut beschissen weh. Ich brauche 3. Phil öffnete das braune Fläschchen, schüttelte 3 Tabletten heraus, gab sie ihr und drehte den Verschluss wieder auf das Fläschchen. Marie kam mit dem Wasser herein und Lacasse schluckte die Tabletten.